Eine Veranstaltung der Jugendavantgardisten zur Generalmobilmachung für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fand am 23. Mai auf dem Platz des Sonnenpalastes Gongsusan statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, die Funktionäre des Jugendverbandes, die werktätigen Jugendlichen und Studenten und Schüler nahmen daran teil. Die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hoch aufblickend bezeigten sie Hochachtung. Auf der Veranstaltung verlas der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Chun Yong-nam, den Aufruf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas an alle Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die Jugendlichen und das Volk mit dem Titel »Vorwärts zur Generaloffensive für den endgültigen Sieg des Sozialismus unter den Flammen der Schaffung des Malima-Tempos«. Dann gab es Reden. Die Redner betonten dabei, dass die Jugendavantgardisten des Songun auf dem feierlichen Generalmarsch von heute den Mut und die Tapferkeit vollauf zur Geltung bringen und eine große Blütezeit des jugendstarken Landes einleiten und somit den kommenden 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung voller Stolz begehen sollten. Auf der Veranstaltung wurde ein Beschluss angenommen.